Den Begriff der Ambiguitätstoleranz machte zuletzt der Arabistikforscher Thomas Bauer durch seine lesenswerte Gegenwartsanalyse Die Vereindeutigung der Welt von 2018 populär. Darin beklagte er, dass in einer sich vereinheitlichenden Wirklichkeit, die von gesellschaftlichem Tribalismus und einer Homogenisierung von Kunst und Kultur geprägt ist, unsere Fähigkeit schwindet, möglichst gelassen auf Mehrdeutigkeiten und Widersprüche zu reagieren. Der französische Philosoph Jean-François Lyotard würde sagen, dass es darum geht, die inkommensurablen, also nicht vergleichbaren Welterklärungen als solche zu akzeptieren und dennoch mit ihnen zu operieren. Eigene Sprachspiele, den Begriff übernimmt er von Wittgenstein, als solche zu reflektieren und miteinander in Beziehung zu setzen, kurzum, die Protagonisierungen und Antagonisierungen der anderen mit den unsrigen abzugleichen und eine gemeinsame Bühne zu finden, auf der wir unsere narrativen Inszenierungen der Wirklichkeit miteinander ausprobieren können. Die Erzählungen der Identitätspolitik liefern dafür ein Beispiel. Wir müssen gleichzeitig aushalten, dass alle Menschen gleich sind und zugleich, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedürfnisse, Positionen und Privilegien haben. Wenn wir unsere Heldenreise als Menschheit genau betrachten, fallen zwei Dinge auf. Unser narrativer Instinkt bringt uns zusammen, er versammelt uns rund um das wärmende Feuer. Und unser Denken in Geschichten ist so universell, dass diese über Jahrtausende und Kulturen hinweg dieselben Muster verfolgen. Überleben und Sinnfindung. Mögen unsere Probleme auch noch so verschieden sein, sie sind es letztlich, die uns narrativ verbinden. Und das wiederum führt uns zum vielleicht größten Feuer der Menschheit, um das wir uns neu versammeln müssen. 12. Rückkehr mit dem Elixier. Wie wir die Welt vielleicht doch noch retten.